einst hieß der Herr mich gehen, hinein in des Töpfers Haus, und dort sah ich den Thron ihn formen, und er machte ein Krüglein draus. Langsam er die Scheibe drehte und gab von dem weichen Ton, bis das Krüglein schön erstanden, den fleißigen Mann zum Lohn. Doch wie ich Acht gab der Arbeit, liegt plötzlich er traurig drein, denn das Werk seiner Hand zerbrach ihn, das musste wohl schmerzlich sein. Irgendwo im Ton ein Fehler, sei es immer wahr, zu beginnen, noch einmal sein Werk aufs Neue. O Herr, du bist der Töpfer und ich der weiche Ton, wovon mich wie es dir gefällt und deiner da, als bewundernd ich zusah, nahm wieder den Thron er zur Hand, und die Scheibe sie drehte munter, er formte ihn unverwandt, blickte dabei frohen Auges und mit heiterem Antlitz drein, bis er fertig ihn herabnahm, ein Krüglein gar satt und